Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 38. Lamechs Familie, zweiter Teil. August 1840. Eben zu der Zeit der Naeme geschah durch mein Geheiß von Seiten der Kinder Adams die erste Sendung eines guten Boten von den Bergen in die Tiefe Hanochs, um alldort zu verkünden meinen Namen, und zwar gerade am Hofe Lamech selbst. Und siehe, Lamech nahm den Boten gut auf. Der Bote aber war ein Enkel Adams, abstammend von den Kindeskindern Adams vor Seth, und hieß Horet, Klammer auf, der furchtbare, Klammer zu, und war groß, weise und hatte weder Weib noch Kinder. Und als Lamech nun nach Horedes Lehre in sich ging, da erwies er solchem Boten eine große Ehre, ließ zusammenkommen seinen ganzen weiblichen Hof und bat den Boten, sich das schönste Weib zu wählen. Und siehe, da Horet wider meinen Willen an das Weib Tubal-Kains und in diese musste auf Leben und Tod gehorchen dem Gebote Lamechs. Denn obschon damals die Naeme schon nahe 80 Jahre alt war, so war sie aber dennoch so schön, dass ich jetzt vor ihr ein 18-jähriges, überüppiges Fräulein in die Nacht verkriechen müsste. Tubal-Kain war ohne dies schon von jeher an Untreue gewöhnt, so ging ihm dieses Ereignis auch nicht mehr so zu Herzen, und das zwar umso weniger, da ihm Horet die Versicherung gab, dass ihm fürs Erste die wilden Tiere nichts mehr würden anhaben können, vermöge der Waffen und seiner metallenen Kleidung, und fürs Zweite werde er ihm von Gebirgen mehrere starke Gehilfen verschaffen, die ihn vor allen schützen würden und würden ihm erst zeigen, die wahre Art, Metalle zu bearbeiten, zu allerlei nützlichen Dingen. Tubal-Kain war damit auch vollends zufrieden, und somit war die Sache nämlich abgetan. Horet verließ Hanoch und kehrte mit seinem Weibe wieder in die Gebirge zurück. Allein was die Hilfsmänner von oben betrifft, so blieb das beim Versprechen, denn Horet kam mit seinem Weibe nicht mehr zu den Seinigen, sondern hatte sich in eine einsame Sitte ausgesucht, um in seinem Glück von niemand beneidet zu werden. Tubal-Kain aber war durch solche Betrügerei genötigt, seinen Bruder Jabal, Sohn aus der Ader, zu bereden, mit ihm Sache zu machen, sich an den Bergen Hütten zu erbauen, dieselben als Wache zu bewohnen und auf diese Art erst als bekannter Hüttenbewohner aufzutreten. Sie errichteten auf diese Art eine förmliche Metallfabrikation und machten hunderterlei, teils nützliche, teils aber auch zierliche, galante, glänzende Sachen, die gegen Eintausch von Früchten reißend abgenommen wurden. Ja, fast aus allen Städten wie auch von übrigen großen Landen reisten Menschen zu den sicheren Hütten und kauften danach Bedarf und Luxus und hingen sehr an den Tubal-Kain und brachten ihre Söhne in die Lehre zum Tubal-Kain, auf welche Art das Hüttenvolk in kurzer Zeit sehr anwuchs, dass es dem Lamech vor demselben zu bangen anfing. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Die Tat, die ich verübt habe an meinen Brüdern, hängt lastenschwer an meiner Brust. Der große Furchtbare von den Bergen, der da mein zweiter Schwieger geworden ist, hat mir schwer meinen Frevel vorgehalten. Er gebot mir, dem Volke anzuzeigen solchen Gräuel. Allein tue ich das, so bin ich meines Lebens nicht sicher. Tue ich's aber nicht, so habe ich Gott und seine großen Kinder auf den Bergen wider mich, die mich Ungehorsamen vernichten werden. Und siehe, eine starke Stimme sprach aus seiner Brust: Offenbare es deinen Weibern und sage ihnen, ihr Weiber Lamechs, höret meine Rede und merket wohl, was ich euch sage. Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Beule und einen Jüngling mir zur Wunde. Kein soll gehorchen, kein soll gerochen werden siebenmal, aber Lamech 77-mal. Und siehe, so war es recht im Lamech, und er tat also bald, wie ihn die Stimme geheißen hatte. Als aber seine Weiber solches vernommen hatten, entsetzten sie sich so gewaltig, dass sie hinfort stumm blieben und daher auch niemand von etwas mitteilen konnten. Sie verließen nach einer Zeit ihn heimlich und gingen zu ihren Söhnen in die Hütten. Jedoch, bevor sie noch diese erreicht hatten, wurden sie von zwei Gebirgswohnern angehalten, bekamen ihre Sprache wieder und wurden mitgenommen auf die geheiligten Höhen der Berge. Als sie kaum auf den Bergen angelangt waren, erkundigten sie sich bald nach Noeme. Jedoch die Führer beschieden sie, dass Horeb aus ihrem Gesichtskreise verschwunden sei aus Untreue und Neid und es ihnen nicht zu sehen gegeben sei, wohin er sich einem Wurm gleich verkrochen habe. Und so sie wollten sich von ihnen segnen lassen, so würden sie, Klammer auf die Führer, Klammer zu, sie, Klammer auf die Weiber, Klammer zu ihren Weiber annehmen. Denn es war die Ader 110 und die Zilla erst 100 Jahre und waren beide noch von ausgezeichneter Schönheit und sahen aus, als wären sie in jetziger Zeit erst um 24. Lebensjahre bei guter Erhaltung. Darauf ließen sie sich segnen und wurden ihre Weiber, reisten dann mit ihren Männern zum Aufenthalte Adams, der da schon 929 Jahre alt war, um auch von ihm gesegnet zu werden. Zum Aufenthalte Adams, der da schon 920 Jahre alt war. Entschuldigung. Als Adam ihre Ansicht wurde, sprach er mit bewegter Stimme: Höret, ihr Söhne, ihr Kinder meiner Kinder, ich kenne alle meine sämtlichen Nachkommen, die da sind, in meinem Segen nach dem Segen Abels von der ewigen Liebe. Doch diese zwei Weiber kenne ich nicht. Woher sind sie? Und die beiden antworteten: Sie sind geächtete Weiber Lamechs, welche seine Untat geächtet hat. Und Adam sprach: Was redet ihr? Ich kenne den Sohn Mathusalas, und dieser ist erst 126 Jahre alt, Entschuldigung, und hat noch nie ein Weib erkannt. Was redet ihr? Nebenbei bemerkt, vom 25. Juni 1841. Hier aber besagen 126 Jahre nicht das Alter, sondern zeigen nur einen Zustand an, in welchem der Mensch noch nicht das rechte Verhältnis eingenommen hat, dass da ist 100 für Gott, 10 für den Bruder und Nächsten und 1 für sich. So du das Rechnen verstehst, so rechne und du wirst finden, wann der Mensch fähig ist, wiedergeboren zu werden. Der Lamech hat noch kein Weib erkannt darum. da er im Geiste noch nicht auf der Stufe stand, die da gesetzt ist zum Grundsteine der ewigen Ordnung. Da muss von 7 und auch von 3 noch so manches wegfallen. Amen. Das sage ich euer Vater. Amen, Amen, Amen. Methusalah war damals 231 und Lamech 46 Jahre alt. Vergleiche Kapitel 110, Vers 71. Jetzt folgt die Lesung von 20. Und Adam sprach: Was redet ihr? Ich kenne den Sohn Methusalas, und dieser ist erst 126 Jahre alt und hat noch nie ein Weib erkannt. Was redet ihr da? Verflucht sei die Lüge und der Mund, der sie gesprochen, und die Zunge, die da die Unwahrheit redet im Angesichte Gottes. Daher, beim Fluche Kains, des Mörders, redet, woher sind die Weiber? Zürne nicht, Vater Adam, auch aus dem Schoße Kains ist in der verfluchten Tiefe ein Lamech entstanden. Dieser hat ermordet 2 Brüder. Diese Weiber waren fromm im Fluche, daher hat uns der Herr erweckt, zu retten das Verlorene. Und so wir taten den Willen von oben, so zürne nicht, Vater, sondern segne, was der Herr gerettet hat. Und siehe, Adam wurde bewegt und sprach: Was der Herr gerettet hat, das ist schon gesegnet. Und da wäre mein Segen nur ein Frevel, sondern ziehet hin im Frieden. Was Gott gefällt, wie sollte es mir missfallen? Daher bewahre die Schätze der ewigen Liebe und Erbarmung. Amen. Es folgt demnächst Kapitel 39, das da heißt: Anfang und Grund des Verfalls der Kinder der Höhe.